Schade, dass dieser glänzende Eskamoteur Benedikt in der Geschichte gar keine Spur als Erdenbürger hinterlassen hat. Er gehört zu der Legion mittelalterlicher Geschichtsschreiber, von denen man nichts oder blutweniges in Erfahrung gebracht hat. Wie Gespenster tauchen und huschen diese mittelalterlichen Autoren aus einer Nebelwelt hervor, schaffen ein oder mehrere Werke und verschwinden spurlos. Die falschen Kapitularien können nicht vom Himmel gefallen sein. Sie müssen einen Verfasser haben, der soll ein gewisser Benedikt gewesen sein. Mehr hat die Forschung nicht erkunden können. Nun betrachte man sich noch einmal die oben angeführten Hauptpunkte der benediktschen Falsifikate. Sie sollen angeblich Postulate einer kirchlichen Reformpartei sein, zu der Benedikt gehörte. Nun, unser Benedikt hätte keine anderen und keine besseren Postulate aufstellen können, wenn er im Solde der päpstlichen Kurie gearbeitet hätte. Oder mit anderen Worten, es spricht alles dafür, dass die Kirche an sich, das heißt die Kurie im Verein mit der kirchlichen Hierarchie, die angeblichen benediktischen Fälschungen ausgeführt hat, und das umso mehr, weil alles wieder die Urheberschaft der Falsifikate seitens eines ganz obskuren Parteimannes, der Benedikt gewesen sein müsste, spricht. Um die Chancen einer Partei zu steigern, unternimmt irgendwo irgendwer auf eine recht plumpe Art einen literarischen Betrug großartigen Formates. Er unterschiebt teils erdichtete, teils aus kirchlichen Rechtsquellen geschöpfte Kapitel als Kapitularien der weltlichen Macht. So grob die Täuschung war, sie gelang. Es fiel also keiner Menschenseele ein, als Benedikt sein Machwerk auf den Markt brachte, nach den Quellen der Kapitularien zu fragen und nachzuforschen. Selbst die Gegenpartei blieb mäuschenstill, ließ ohne sich zu wehren sich Sand in die Augen streuen. Das setzt einen Grad von Dummheit, Stumpfheit und Gleichgültigkeit voraus, der auch den naiven mittelalterlichen Geistern nicht zugemutet werden kann. Dass aber die Kurie ihre Hand im Spiel hatte, ergibt sich aus der Tatsache, dass Rom hoch erfreut die Fälschung in Obhut nahm und sie nicht etwa entrüstet von sich wies. Der obskure Benedikt und die Kurie waren also eines Sinnes. Ob etwa aus prästabilierter Harmonie? Zweitens, Pseudo-Isidor hat in seine Sammlung auch die gefälschte konstantinische Schenkungsurkunde, das Konstitutum, welche angeblich Konstantin dem Papst Silvester ausgestellt haben soll, aufgenommen. Die Urkunde verleiht bekanntlich dem Papst den Primat über die ganze Kirche und die Hoheitsrechte über Rom. Nach Grauert soll das Konstitutum im Fränkischen Reich, und zwar im Kloster St. Denis kurz vor oder gleichzeitig mit dem pseudo-isidorischen Dekretalen abgefasst sein. Nach der Ansicht anderer Historiker soll jedoch das Konstitutum ihrer Herkunft nach nichts mit Pseudo-Isidor zu tun haben, da Wortvorrat und Sprache verschieden sind, Art und Weise der Fälschung von der Methode Pseudo-Isidors abweichen. Lohning, E. Meyer und K. Wenck vertreten die Meinung, die Fälschung sei in Rom entstanden, und zwar nach Lohning unter Paul I. oder Hadrian I., da einmal die Benutzung zahlreicher Ausdrücke, Formeln, Wendungen, die für die päpstlichen Urkunden jener Jahrzehnte charakteristisch sind, beweist, dass wir den Verfasser in den Kreisen suchen müssen, die der päpstlichen Kurie nahestanden. Und zweitens, da sich die Länderschenkung Konstantins in die politischen Ereignisse jener Zeit einordnen lasse. Das Sonderbarste an dem ganzen Streit über den Urheber der gefälschten Schenkungsurkunde ist der Umstand, dass niemand auf den so naheliegenden Gedanken gekommen zu sein scheint, die Frage nach der Autorschaft durch das berühmte Cui Bono zu erledigen. Was soll es eigentlich heißen, wenn nach Lohning der Verfasser in den Kreisen gesucht werden müsse, die der päpstlichen Kurie nahestanden? Irgendein Geistlicher in Rom wäre plötzlich auf den fantastischen Gedanken gekommen, dem päpstlichen Stuhle ein Geschenk in Gestalt einer gefälschten Urkunde zu machen? Warum sagt Lohning nicht, was doch schon aus dem einfachen Cui Bono automatisch hervorgeht? Der Fälscher sitzt in der päpstlichen Kurie oder gerade heraus, die Kurie selbst hat im Interesse der Gesamtkirche und im ureigensten Interesse die Fälschung unternommen. Halten wir noch hierneben die höchst auffällige Überlieferungstatsache, dass das angeblich im 8. Jahrhundert fabrizierte Konstitutum, trotzdem sich das Schriftstück außer in den pseudo-isidorischen Dekretalen noch in anderen Handschriften findet, jahrhundertelang von den Päpsten gar nicht verwertet worden ist, sondern erst seit der Mitte des 11. Jahrhunderts von der Kirche für ihre Zwecke herangezogen sein soll, so ist uns die Entstehung und Herkunft der Schenkungsurkunde nicht mehr rätselhaft. Das Konstitutum stellt ein Produkt der universalen Geschichtsdichtungsaktion dar. Es war aber unser Schriftstück eine verunglückte Fälschung, oder vielmehr, es ergab sich im Verlaufe der Aktion, dass man gut tue, die fragliche Schenkung an den apostolischen Stuhl nicht in so frühe Zeiten zu versetzen. Konstantin war dann doch wohl der Mann, der seine Schenkung verwirklichen konnte und auch verwirklicht haben würde. Es musste dann aber auf der Grundlage solcher Macht des römischen Bischofes zwangsläufig eine ganz andere Papstgeschichte des früheren Mittelalters erdichtet werden, als man brauchen konnte und zum Teil schon mühsam zu Wege gebracht hatte. Die verunglückte Fälschung, die jedoch schon in der Überlieferungsmasse verankert worden war, wurde daher kurzerhand fallen gelassen und durch die gefälschte spätere Pippin-Karolingische Schenkung ersetzt.